Journalisten und Minos von Friedrich von Schiller. Mir kam vor wenig Tagen, wie, fragt mich eben nicht, vom Reich der ew'gen Plagen die Zeitung zu Gesicht. Sonst frag ich diesem Essen, wo noch kein Kopf zerbrach, dem Freikorps unserer Pressen, wie billig wenig nach. Doch ein Randgloss lockte itzt meinen Fürwitz an. Denkt, wie das Blut mir stockte, als ich das Blatt begann. Seit 20 herben Jahren, die Post versteht sich, muß ihr saures Stündchen fahren, hieher vom Erebus. Verschmachteten wir Arme in bitterer Wassersnot, die Höll kam in Alarme und foderte den Tod. Den Styx kann man durchwaten, im Lethe krebset man, Freund Charon mag sich raten, im Schlamme liegt sein Kahn. Keck springen schon die Tote hinüber, jung und alt, der Schiffer kommt vom Brote und flucht die Hölle kalt. Fürst Minos schickt Spionen nach allen Grenzen hin, die Teufel müssen fronen, ihm Kundschaft einzuziehn. Juhe, nun ist's am Tage, erwischt das Räubernest, heraus zum Freudgelage, komm, Hölle, komm zum Fest. Ein Schwarm Autoren spügte um des Cocytus Rand, ein Dintenfäßchen schmückte die ritterliche Hand. Hier schöpften sie zum Wunder, wie Buben süßen Wein in Röhren von Holunder, den Strom in Tonnen ein. Husch, eh sie sich's versahen, die Schlingen über sie, man wird euch schön empfahen, kommt nur nach Sanssouci. Schon wittert sie der König und wetzte seinen Zahn und schnauzte drauf nicht wenig die Delinquenten an. Aha, sieht man die Räuber? Wes Handwerks? Welches Lands? Sind deutsche Zeitungsschreiber. Da haben wir den Tanz. Schon hätt ich Lust, gleich balden euch, wie ihr geht und steht, beim Essen zu behalten, eh euch mein Schwager mäht. Doch schwör ich's hier beim Styxe, den eure Brut bestahl, euch Marder und euch Füchse erwartet Schand und Qual. Solange, bis er splittert, spaziert zum Born der Krug, was nur nach Dinten wittert, entgelte den Betrug. Herab mit ihren Daumen, lasst meinen Hund heraus, schon wässert ihm der Gaumen nach einem solchen Schmaus. Wie zuckten ihre Waden vor dieses Bullenzahn, es schnalzen seine Gnaden und Joli packte an. Man schwört, daß noch der Stumpen sich krampfig eingedruckt, den Lethe auszupumpen, noch gichterisch gezuckt. Und nun, ihr guten Christen, beherziget den Traum, fragt ihr nach Journalisten, so sucht nur ihren Daum. Sie bargen oft die Lücken, wie Jauner ohne Ohr sich helfen mit Perücken. Probatum, gut davor.